Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zur neuen One App a Day Folge. Nachdem die Folge vom Mittwoch anhand der Downloadzahlen jedenfalls anscheinend recht guten Anklang gefunden hat, ihr hoffentlich alle gestern den gestrigen Tag gut überstanden habt und es mir persönlich heute zu warm ist, kommen wir zur nächsten App. iOS App. Camera for Live Photos. Universal App gratis. Versionsnummer 1.0 liegt vor. 8,3 Megabyte. Großsprachen sind Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch, Thai, traditionelles Chinesisch, vereinfachtes Chinesisch und Vietnamesisch. Erfordert mindestens iOS 9.1 oder neuer aktuelle Version, hat bei 5 Bewertungen eine Durchschnittssternebewertung von 2 Sternen. Das ist ein bisschen wenig, finde ich, persönlich. Was macht die App? Ihr startet sie und ihr könnt, ein Live-Foto im Prinzip aufnehmen. Warum nur? Das macht natürlich keinen Sinn, diese App zum Beispiel auf dem iPhone 6 oder 6S Plus. Klar, auch auf dem iPhone SE wegen nativer Live-Fotos-Unterstützung. Über den Sinn und Unsinn von Live-Fotos kann man sich ja sowieso streiten. Ich persönlich mag diese Funktion gerne, finde es schade, dass das iPhone 6 die nativ nicht bekommen hat. Manche Leute finden irgendwie, das könnte auch wieder gut verschwinden. So unterschiedlich ist das halt. Die Ergebnisse der App Camera for Live Photos werden genauso wie die Live Pictures Cam, die ich schon mal vorgestellt habe, tatsächlich als wirkliche Live Fotos gespeichert in eurer Camera Roll. Sprich, auf dem iPhone 6 habe ich es ausprobiert, haltet ihr den Finger länger gedrückt, natürlich nicht doller wegen mangelndem 3D-Touch, ist klar. Und das Live-Foto spielt inklusive Sound ab. Genauso geht es irgendwie auf dem iPhone 4S, auf dem 5S, auf den ganzen anderen älteren Geräten, die halt kein Live-Foto-Unterstützung bekommen haben und mindestens iOS 9.1 unterstützen. Im Endeffekt, wie gesagt, es wird im Live-Fotos-Format irgendwie abgespeichert und es ähnelt sich da wohl auch sehr den richtigen Live-Fotos. Im Endeffekt kommt dabei aber jedenfalls von der Auflösung her kein 8-Megapixel-Bild raus, sondern ein 720p-Video. Und die Mitte von diesem Video, also vorne sind 1,5 Sekunden, Video, und hinten sind 1,5 Sekunden, ganz genauso wie ihr das kennt von Live-Fotos. Und die Mitte von diesem kleinen Video wird halt als Bild angezeigt. Die Auflösung des Bildes ist also bescheiden. Ja, also es ist okay für manche Dinge, aber es ist natürlich, wie gesagt, kein Vergleich zu Live-Foto-Funktionalität auf dem 6S und oder 6S Plus. Diese Live-Fotos könnt ihr selbstverständlich auch nicht als Hintergrund auf euren alten iPhones einrichten. Also ihr seht dann halt das Bild in nicht so guter Qualität, aber es bewegt sich natürlich nicht mit einem Tab. Klar. Ebenfalls könnt ihr das Ergebnis, was ihr geschossen habt, noch einmal als GIF exportieren und oder als Video. Wie gesagt, wenn ihr es erst aufgenommen habt, wird es im Live-Foto-Format gespeichert in der Camera Roll. Das Ding ist gratis und es bringt eine Funktionalität, die ihr auf den alten iPhones nicht habt. Das in schlechterer Qualität, aber trotzdem teilweise finde ich das persönlich wirklich nett. Und für gratis macht ihr natürlich grundsätzlich sowieso wenig verkehrt. Schließlich könnt ihr die App im Zweifelsfall auch einfach wieder löschen. Download-Empfehlung meinerseits für Camera for Live Photos. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, sage danke fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich und selbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an